Nancy Sinatra hier im Deutschlandradio Kultur. Seit über 5 Jahren Krieg, geschätzte 300.000 Tote. Jetzt jeden Tag Dutzende von Tote, viele Kinder darunter. Eine Stadt wie Aleppo, die im Grunde genommen fast schon vollständig zerstört ist, wo Menschen offenbar auch ohne Wasser, ohne Nahrung gelassen werden. Viele Friedenskonferenzen, Treffen, die UN schaltet sich ein und man hat den Eindruck, es passiert eigentlich nichts. Es bewegt sich nichts zum Guten. Jedenfalls nicht gegen Assad und auch nicht mit Assad offenbar. Ne? Und wir wollen wissen, was wäre denn eine Lösung mit dem Präsidenten oder ohne den Präsidenten? Das wird ja viel diskutiert. Die USA sagen, er muss weg. Die Türkei sagt, er muss weg. Aber Russland sagt, ohne Assad geht es nicht. Der Mann ist legitim gewählt. Das kann man debattieren. Aber er ist auf jeden Fall der Machthaber im Land. Und wir wollen darüber sprechen mit Günther Meyer. Er leitet an der Universität Mainz das Zentrum für Forschung zur arabischen Welt. Schönen guten Tag, Herr Meyer. Hallo Herr Balzer und Herr Ramlo. Herr Meyer, sagen Sie uns, Frieden in Syrien, ist das eher mit oder ohne den syrischen Präsidenten Assad zu erreichen? Wenn überhaupt nur durch das syrische Regime. Ob dann tatsächlich Bashar al-Assad auf Dauer in dieser Position bleiben kann, das sei noch dahingestellt. Aber auf dem Wege dorthin führt kein Weg an ihm vorbei. Das heißt, wir müssen erst einmal mit einem Kriegsverbrecher verhandeln. Wir müssen mit einem Kriegsverbrecher verhandeln und uns dabei bewusst sein, dass auf der anderen Seite bei den Gegnern genauso viele Kriegsverbrechen, noch viel mehr Kriegsverbrechen begangen werden. Denn nicht nur Bashar al-Assad ist der Schuldige, wie das jetzt beispielsweise von Kerry im UN-Sicherheitsrat dargestellt worden ist. Der amerikanische Außenminister. Sondern umgekehrt müssen wir uns fragen, welche Rolle spielen die Amerikaner? Und das ist keineswegs, was Kriegsverbrechen anbelangt, geringer als das, was von Bashar al-Assad ausgeht. Sie sagen, Amerikaner sind direkt für Kriegsverbrechen in Syrien verantwortlich in einem Ausmaß wie das syrische Regime? Die Amerikaner haben von Anfang an, und wenn ich von Anfang an sage, dann bin ich bei 9/11, das heißt den Terroranschlägen 2001. Da ist bereits von amerikanischer Seite geplant worden, das Assad-Regime zusammen mit 6 anderen Regimen, die sowohl israelfeindlich als auch US-feindlich sind, zu stürzen. Und die Folge bis zum arabischen Frühling war die systematische Vorbereitung auf diesen Umsturz. Es ist nachgewiesen, dass bereits 2007 eine Terrorarmee aufgebaut worden ist von jordanischer Seite mit Unterstützung in einem Bündnis Saudi-Arabien, Israel, USA, die dann gegen das Regime von Bashar al-Assad zum Einsatz gekommen sind, als die Protestaktionen 2011 begonnen haben. Herr Meyer, das klingt ja jetzt eher so, als wären die USA das größere Problem in Syrien als Bashar al-Assad, ein Mann, der wohl chemische Waffen eingesetzt hat, der Fassbomben einsetzt, der Städte aushungern lässt. Die Amerikaner unterstützen die Nusra-Front. Während immer gesagt wird, wir unterstützen moderate Kräfte und bisher auch meist davon ausgegangen worden ist, dass die Amerikaner mit ihren modernsten Waffen, sowohl was Panzerabwehrlenkwaffen als auch Mehrfachraketenwerfer, die moderaten Rebellen unterstützen und dann irgendwie diese Waffen auch an die Nusra-Front gelangen, also den Al-Qaida-Ableger, zeigt das Interview, was von Jürgen Todenhöfer heute veröffentlicht worden ist, ganz klar, dass nämlich genau die Nusra-Front gezielt von den USA mit Waffen versorgt worden ist. Gut, die Amerikaner haben natürlich ein Engagement in Syrien, das stimmt, die Russen haben es, die Saudis, die Türkei. Was passiert denn, wenn Assad bleibt? Diese ganzen anderen Konflikte zwischen den anderen Gruppen, die bleiben doch trotzdem bestehen. Wie kann er da ein Faktor sein, dass das gelöst wird, das Problem? Also zunächst einmal die Position von Bashar al-Assad. Er kontrolliert mit seinem Regime den größten Teil der Bevölkerung, nämlich die dicht besiedelten Gebiete. Man kann davon ausgehen, dass etwa 2/3 der syrischen Bevölkerung unter seiner Kontrolle ist. Er ist der Einzige, der für Stabilität sorgen kann. Die Alternative wäre die Machtübernahme der Nusra-Front im Wesentlichen mit ihren islamistischen Verbündeten und mit Unterstützung eben von Saudi-Arabien und von Katar. Ein islamistisches, radikales Regime, das, wie das jüngste Interview zeigt, nicht nur die Zielsetzung hat, die Macht in Syrien zu übernehmen, sondern in der gesamten islamischen Welt und weiter auch in Europa. Das heißt, das ist eine massive Bedrohung für die gesamte islamische Welt und die sollten wir unterstützen, indem das säkulare Regime von Bashar al-Assad gestürzt wird. Das heißt, Stabilität ist uns wichtiger als das Aufbegehren von vielen Menschen, die ja tatsächlich gegen Bashar al-Assad und sein Regime lange protestiert haben? Es ist vollkommen richtig, aber diese Proteste sind angeheizt worden, eben auch durch die USA, durch die vorher ausgebildeten Terroristen, gerade auch in der Anfangsphase, wo es bei den Demonstrationen immer wieder Tote und Verletzte gegeben hat. Es gibt entsprechende Beweise, wonach das eben genau diese Terroristen gewesen sind, die auf die Demonstranten geschossen haben, um so die Stimmung entsprechend hochzupeitschen. Aber Herr Mayer, Sie klingen tatsächlich manchmal so, als wenn die Amerikaner das eigentliche Übel wären und dort eigentlich nur das große Problem sind und Bashar al-Assad, naja, der ist ein Spielball der Amerikaner. Nein, nicht nur die Amerikaner. Die Amerikaner sind diejenigen, die am Anfang standen. Was wir jetzt haben, ist ein Stellvertreterkrieg, wo die Amerikaner ganz gezielte Interessen verfolgen, nämlich im Endeffekt das Regime zu zerschlagen, gleichzeitig auch zu verhindern, dass die Russen an die Macht kommen. Die Russen haben wiederum ihre eigenen Interessen. Sie möchten ihre Machtposition in Syrien weiter halten. Sie möchten zurück auf die Bühne der Weltpolitik, wo sie eben nach der Krim-Invasion vertrieben worden sind. Die Saudis, die Kataris, die wollen vor allem die islamistische Ausbreitung unterstützen, während die Türken wiederum in erster Linie nur darum besorgt sind, dass ein kurdisches Regime in Syrien sich ausbreiten könnte. Das heißt, völlig unterschiedliche Interessen. Und nachdem sie in einem Land diese Stellvertreterakteure in einem Land kämpfen, wo sie selber nicht unmittelbar betroffen sind, aber wo sie den Krieg nur anheizen, ist das Interesse auch nur begrenzt, hier tatsächlich zu einem Frieden zu kommen. Es geht in erster Linie darum, ihre eigenen Interessen durchzusetzen. Wenn Sie so von Stellvertreterkriegen sprechen, von globalen Machtkämpfen, USA, Saudi-Arabien, Türkei, Russland, wenn wir mal die Zeit zurückdrehen, im Jahr 2011 sind viele Syrer friedlich auf die Straße gegangen im Lamm des arabischen Frühlings und haben gegen das Assad-Regime protestiert, sind auch von Assad-Truppen natürlich auch bedroht und ermordet worden. Und wenn wir jetzt mit so einem Diktator, mit so einem Massenmörder wie Assad so umgehen und sagen, wir belassen ihn, wo er ist, um vielleicht eine Art instabilen Frieden zu erzeugen, welches Beispiel geben wir damit ab? Diktator, wenn du lange genug durchhältst, dann kannst du bleiben? Der Punkt ist der, was ist die Alternative? Das heißt also, wir müssen abwägen zwischen einem brutalen Diktator, der foltert, der mordet auf der einen Seite und dem, was als Alternative sich gegenwärtig anbietet. Und das ist nichts anderes als islamistische Terroristen, die Al-Qaida im Wesentlichen angehören und die Herrschaft dort übernehmen wollen. Was ist die bessere Alternative? Fragt Günter Mayer, der Leiter des Zentrums für Forschung zur arabischen Welt an der Uni Mainz, über die Frage, ob man mit Assad Frieden haben kann in Syrien. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Mayer. Vielen Dank, Herr Balz und Herr Amlo. Und gleich bei uns in Studio 9 schauen wir nach Frankreich, genauer gesagt nach Calais. Auch dort sieht man eine Folge des Syrien-Konfliktes, die Flüchtlinge, die unter anderem ja aus Syrien kommen. Und der französische Präsident Hollande, der ist schon im Wahlkampfmodus, will dort ein berühmt-berüchtigtes Flüchtlingslager schließen. Oh, Musik aus meiner Kindheit sehe ich hier gerade, wie schön. The Cure, Close to Me.